Am 28. Oktober gab es in Pyongyang einen Kursus für die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas. Dabei wurden die Themen darüber behandelt, sich die Hauptidee und den Inhalt des historischen Schreibens des verehrten Genossen Kim Jong-un zutiefst anzueignen und den Gewerkschaftsverband zu einer politischen Massenorganisation, der der Partei treu ergebenen Arbeiterklasse und zu einer mächtigen Kampftruppe für die Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache zu verstärken.